Morseton. Morseton. Ich morse dir einen Liebesbrief. Wann musst du mir zurück? Komm, mach jetzt, denn ich warte schon auf deinen Morseton. Morseton.